Deutschlandfunk. Das Feature. Bei uns gibt es Bauernhöfe, die die Grenze in zwei Teile schneidet. Wir haben viele Betriebe, deren Gebäude in zwei verschiedenen Ländern stehen. So etwas gibt es nirgends. Und es ist absolut notwendig, dass die Politiker und die damit zu tun haben, dass die das verstehen, wie komplex und speziell unsere Situation ist, dass man das beachtet. Nordirland wird in jedem Fall verlieren. When you walked into town, you couldn't just walk in. You had to stop at these big steel gates. And there'd have been, army there with guns and bulletproof this and that would stop you and they'd search my mother and they'd search me. Wenn ich als Kind mit meiner Mutter in die Stadt ging, konnte man nicht einfach dahin laufen. Da waren überall Soldaten mit Maschinengewehren und Sicherheitswesten. Und die hielten uns an und kontrollierten meine Mutter und mich. Sie durchsuchten uns. Wir wollten doch nur einkaufen. Und jetzt geht man, wohin man will und nichts passiert. So sollte es sein, aber damals dachte ich, das ist immer so, wenn man in die Stadt geht zum Einkaufen, das sei das Normale. Und als ich dann älter wurde und es hörte auf, dachte ich mir, Mann, das ist ja viel besser, das ist das Normale. If the British are going to take control of their borders, and this is a big factor in the Brexit vote actually. Die Kontrolle über die eigene Grenze zu bekommen, das war in der Brexit-Kampagne für die Briten ein ganz wichtiger Faktor. So, und wie wollen Sie das jetzt hinkriegen mit der Grenze zur Republik Irland? Die Menschen in Großbritannien haben das nicht verstanden. Irland kam in der Brexit-Kampagne überhaupt nicht vor. Das interessierte da drüben niemanden. Und als es dann passierte, schrien alle plötzlich, oh, daran haben wir überhaupt nicht gedacht. Und nun haben wir den Schlamassel. So it is a complete mess. Kein Weg zurück. Konsequenzen des Brexit für Nordirland. Ein Feature von Hannelore Hippe. Ich bin in diesen Wochen unterwegs in einem Land am westlichen Ende Europas, dessen Situation zwar schon seit fast 100 Jahren widersprüchlich und schwierig war, das aber seit dem 23. Juni 2016 in die Absurdität gerutscht ist. Sagte ich, ein Land? Genau genommen beschreibt es das nicht ganz. Wo bin ich denn jetzt? Hallo, Paddy. You're in the north? Sie sind jetzt in Nordirland. Also wir hier sind in Nordirland. Wenn Sie aber über die kleine Brücke ein paar Meter weitergehen, sind Sie in der Republik Irland. Sie haben dann einen Fuß im Norden und einen im Süden. How do you deal with that? Is that a problem? Not until Brexit will come in, and then when Brexit comes, where we'll all have to probably produce our passports. Ist das für Sie ein Problem? Nein, nicht, bis es zum Brexit kommt. Und was wird dann passieren? Dann müssen wir vielleicht unsere Pässe zeigen. Die Menschen im 600-Seelendorf Balcoo im Nordwesten Nordirlands sind zwar skeptisch, als ich an diesem nebligen Morgen bei ihnen auftauche und möchten nichts direkt ins Mikrofon sagen, aber noch nehmen sie ihr Leben mitten auf einer unsichtbaren Grenze, die bald vielleicht die neue EU-Außengrenze sein wird, mit irischem Humor. Ich lebe in der Republik, arbeite aber in Nordirland. Viele Menschen aus Nordirland arbeiten wiederum in der Republik. Und warum? Because the jobs were there. You know, Northern Ireland isn't thriving as well as it used to. Na, weil die Jobs eher da sind. Nordirland geht es nicht mehr so gut wie früher. Es kostet England eine Stange Geld, das hier am Laufen zu halten. Und ehrlich gesagt glaube ich mittlerweile, dass England überhaupt kein Interesse hat, Nordirland zu behalten. I don't think England even wants Northern Ireland, to be honest with you. Ich treffe Una 3 Kilometer von der irischen Kleinstadt Clonus entfernt, irgendwo zwischen Nordirland und Irland. Sie arbeitet in einem Laden für alkoholische Getränke, hier Off-Licenses genannt, im von polizeilicher Hoheit aus betrachtet Niemandsland. Basically, our business lives on that. Unsere Geschäfte hier laufen gut wegen des Unterschieds zwischen den Währungen. Das ist Mary McKee. Die Chefin von Una in ihrem Weinladen im polizeilichen Niemandsland, offiziell in Nordirland. Warum gibt es denn keine Polizei bei ihr? In den 27 Jahren, die sie diesen Laden führt? Nobody feels responsible. You're on the border and the police won't come down. Das stammt noch aus der Zeit der Unruhen. Niemand fühlte sich für uns verantwortlich. Wir sitzen mitten auf der Grenze und damals, vor 30 Jahren, gab es viele Angriffe und Bedrohungen durch die Nationalisten. Gemeint sind die irlandtreuen Unterstützer der IRA, der irisch-republikanischen Armee, die sich mit der britischen Armee und der nordirischen Polizei erbitterte Kämpfe lieferten. Der hier als Unruhen bezeichnete Konflikt kostete zwischen 1969 und 1998 über 3.500 Menschen das Leben. The police never want to come down. Wenn es damals hier auf der Straße einen schlimmen Unfall gab, kam niemand, es sei denn, es hätte Tote gegeben. Aber im Prinzip hat man uns hier allein gelassen. Und Garda, die irische Polizei? Die hatte hier nichts zu suchen. Die durften ja nicht in den Norden. Der 400 Meter südlich auf dieser Straße beginnt und 500 Meter nördlich vom Weinladen genau auf derselben Straße vorübergehend wieder aufhört. Aber ich greife vor. Begonnen habe ich meine Reise in Belfast, der Hauptstadt Nordirlands. Nordirland, kurioses Konstrukt irischer Geschichte aus dem Jahr 1921. Da eine Beschreibung der Ereignisse, die damals zur Teilung Irlands führten, problemlos den Rest der Sendung füllen könnte, präsentiere ich hier die Kurzform. Durch den anglo-irischen Vertrag errang die Republik Irland nach jahrelangen Kämpfen die Unabhängigkeit von Großbritannien, unter dessen Kolonialherrschaft es seit 400 Jahren gestanden hatte. Die beiden großen Lager der irischen Rebellen waren unterschiedlicher Auffassung, was mit dem Teil Irlands passieren sollte, in dem pro-britische Einwohner, die meist protestantischen Glaubens waren, anders als im übrigen, überwiegend katholischen Irland, die Mehrheit bildeten. Die sechs Grafschaften, die Six Counties, wie sie bis heute genannt werden, oder ganz offiziell Nordirland. Die britische Krone beanspruchte diesen Teil der Insel für sich. Wegen dieser Frage verlängerte sich der Bürgerkrieg, an dessen Ende 1922 sich diejenige Fraktion durchsetzte, die mit der Abspaltung der Six Counties und deren Verbleib bei der britischen Krone einverstanden war, um die Unabhängigkeit des neu gegründeten neutralen Freistaats Eyre nicht zu gefährden. Es folgten Jahrzehnte eines regen, meist unproblematischen Grenzverkehrs zwischen dem Teil Irlands, der nach wie vor loyal zur britischen Krone stand, und dem neuen, selbstbewussten, aber bitterarmen und fast ausschließlich landwirtschaftlich geprägtem unabhängigen Irland. Das Aufregendste waren lediglich die neuen Zollkontrollen. In 1923 or 24, the first customs barrier went up. In den frühen 20ern stellten sie dann auf beiden Seiten eine Blechhütte auf. Darin saß der Zoll. Ich bin wieder über die Brücke in Belcoo geschlendert und befinde mich nun in der Republik Irland, im Dorf Black Lion, wo mir im einzigen verbliebenen Laden neben dem Metzger der hochbetagte Harold Johnston die Geschichte dieser einzigartigen Grenze erzählt, die sein sehr übersichtliches Dorf in zwei Hälften teilt, die nicht nur unterschiedlichen Ländern angehören, sondern von der nun die eine bald in der EU, die andere nicht in der EU liegen wird. It arrived suddenly one morning and this man had run in as usual, tennis chilling with his horses and chariots. Die Hütte auf nordirischer Seite wurde eines schönen Morgens ohne Vorwarnung aufgestellt. Morgens waren hier noch die Bauern mit Pferd und Wagen nach Enniskillen gefahren, um einzukaufen, aber als sie am Nachmittag zurückkehrten, durften sie ihre Waren nicht mehr einfach mit rübernehmen. Was, wir sollen Zoll bezahlen? Sie fielen aus allen Wolken. Aber man ließ die Sachen nicht mehr rein. Das war der Beginn der Zollgrenze. Jeder, der mit dem Auto hin und her fahren wollte, musste anhalten und sich dieses Formular abstempeln lassen. Der alte Mr. Johnston kramt in seiner vollgestopften Tischschublade und fördert ein uraltes Stück Papier hervor, das mit Stempeln übersät ist. Der winzige Laden beherbergt vom Gummistiefel bis zum geblümten Bettbezug alles, was man einem Menschen oder einem Möbelstück überziehen kann. Er grinst verschmitzt, als ich ihn auf die Folgen der Grenzkontrollen von damals anspreche. Anywhere where you have two different economies, you'll have smuggling. Überall dort, wo man zwei verschiedene Wirtschaftseinheiten hat, gibt es Schmuggel. Hier drehte sich damals alles um Butter und Zucker. In den 50er Jahren herrschte in Großbritannien noch sehr lange Lebensmittelrationierung. Dann kamen sie hierher und kauften alles, was sie kriegen konnten, und schmuggelten es rüber. Alle hatten sich daran gewöhnt. Das war völlig normal hier für uns. But we got that used to it, you see, it was just the norm to us. We must remember, the border is 500 kilometers long. Wir dürfen nicht vergessen, diese Grenze ist 500 Kilometer lang. Seamus Coyle ist Kommunalpolitiker in Clonus. There are approximately 300 authorized crossings. When I say authorized, I mean public roadways. Es gibt über 300 autorisierte Grenzübergänge. Damit meine ich nur die größeren Straßen, nicht die unzähligen kleineren Verbindungen. Vom Zeitpunkt der Teilung an war das Schmuggelland. Eigentlich harmlos, man konnte sich ein paar Mark dazu verdienen. Aber ab dem Ende der 60er Jahre bescherte uns der Nordirland-Konflikt über 3000 Tote. Particularly the late 1960s, the early 1970s, we had the conflict in Northern Ireland, which resulted in the loss of 3,000 lives. Our hinterland is very much borderland. Viele der Opfer gab es nicht weit von dieser Grenze. Unser Hinterland ist Grenzgebiet. Hier in Clonus ist die Grenze nur ein paar Meter entfernt. Dort soll die neue EU-Außengrenze entstehen. Ein paar Meter von hier. Wir haben hier eine lange Erfahrung mit Grenzen. Und die wirtschaftlichen Probleme, die diese Stadt in der Vergangenheit hatte, stammen von dieser Grenze. Von Beginn der Teilung Irlands 1922 bis zur Öffnung der Grenze im Zuge des Friedensprozesses. Bis in die 90er Jahre waren die Straßen gesperrt. Die Straßen, die nicht von der britischen Armee oder, wie wir es damals nannten, von der Besatzungsmacht kontrolliert werden konnten, hatte man einfach gesprengt. Das hat die Wirtschaft hier zum Erliegen gebracht. Economic life here in Clonus. I'd like it to remain as it is. Ich will, dass es so bleibt wie jetzt, dass man rein und raus kann, wie man will, egal in welchem Teil Irlands man sich aufhält, ohne dass man angehalten und kontrolliert und ausgefragt wird, was man vorhat. All das, was früher hier jeden Tag passierte. Es war furchtbar, es war grauenhaft. Immer sah man nur Soldaten und Polizei. Selbst mit Kindern im Auto wurde man angehalten. Was sollte ich meinen Kindern sagen? Ich frage Una, was nach dem Beginn des Friedensprozesses passiert ist. Plötzlich waren die Truppen verschwunden und keine Kontrollen mehr. Alles war auf einmal frei und leicht. In Bezug auf die Arbeit wie auf soziale Kontakte. Diese Freiheit ohne die Grenze. Und nun haben Sie Angst, dass das zurückkehren könnte? Of course they are. Nobody wants to go through all that again. You know, it was horrible. Und ob, niemand hier will das wiederhaben. Die Bomben, die Soldaten, das wollen wir hier nicht mehr haben. Una ist Ende 60 und sie arbeitet seit 30 Jahren hier auf der Grenze zwischen beiden Teilen Irlands. Sie ist nicht die Einzige. Auch im kleinen Balku, das Dorf mit der Grenzbrücke, wo niemand mir etwas offiziell sagen mag, ist man ziemlich verzweifelt und versucht, die Unsicherheit mit Fassung zu tragen. Im kleinen Lebensmittelladen werden die Kassiererin und ich von Neugierigen umringt. Falls es zum Brexit kommt, dann haben wir eine Menge Probleme. Dann müssen wir immer unseren Pass zeigen. Ich habe dagegen gestimmt. Wie 56% aller Nordiren. Vielleicht gibt man ihnen hier einen besonderen Status. Warum sollten sie? Man hat uns ja gar nicht vorher angehört. Und sie werden uns auch in Zukunft nicht anhören. Wir sind nur die 6 Counties im Norden. Sie wissen schon. Aber wir werden das diesmal nicht so hinnehmen. Ich bin in Belfast. Auf dem Weg zu denen, die für den Brexit hier im Land gekämpft haben. Das Hauptquartier der Democratic Unionist Party, der DUP, wie sie kurz genannt wird, liegt ganz versteckt weit im Osten der Hauptstadt Nordirlands. Die erzkonservative pro-britische Partei zählt zu den engagiertesten Unterstützern des Brexit. 1971 wurde sie vom reaktionären Reverend Ian Paisley gegründet. 4 Wochen lang hat man mich wegen eines Interviews hingehalten, bis ich schließlich damit drohte, gleich bei ihnen auf der Matte zu stehen und nicht zu verschwinden, bevor mir jemand ein paar Fragen beantworten würde. Das hat anscheinend geholfen. Ich stoppe ein ganz normales Taxi in der Falls Road im Westen der Stadt und nenne die gewünschte Adresse. Der junge Fahrer dreht sich entsetzt um und wirft mir einen unsicheren Blick zu. Das ist verdammtes Feindesland, wo Sie hinwollen. Ich muss erwähnen, dass die Falls Road bis heute die Hochburg der irlandtreuen Nationalisten ist. Es ist also unwahrscheinlich, dass man von hier aus mit dem Taxi in den britisch treuen Osten fahren mag. Es sei denn, man ist wie ich ein Ausländer. Vor 10 Jahren hätte ich mich das auch noch nicht getraut. Damals musste ich, wenn ich in Belfast ein Taxi bestellte, angeben, ob ich ein protestantisches oder ein katholisches Taxi wollte, je nachdem, wo mein Ziel lag. So hieß es tatsächlich. But that doesn't apply anymore, does it? Does it? Aber das gilt doch alles nicht mehr. Feindes Land. Natürlich gilt es noch. Und was passiert jetzt nach dem Brexit? Brexit hat nichts mit Belfast zu tun. Ach, tatsächlich? Warum nicht? Was zum Teufel sollte es denn mit uns zu tun haben? Wir sind was Besonderes hier. Wir müssen vorbeigefahren sein, Nummer 91, sagen Sie? Ist das denn schon die Dandela Avenue? Ich sehe keine Nummer 91. Ja, das ist die Dandela Avenue. Mir war nicht klar, dass die Zentrale der DUP so schwer zu finden ist. Genau so sind sie. Schwierig. Wissen Sie, wie wir sie nennen? Den verlorenen Stamm. Sie glauben, sie haben eine eigene Kultur, haben sie aber nicht. Die wollen mit niemandem sprechen. Here it is. That must be it. Look where you're going. Look what they have. Look at that. State of the art. State of the fucking art. Look. That's 91 there, isn't it? Yeah. Das unscheinbare Backsteingebäude ist, bis auf die zahlreichen Überwachungsanlagen, völlig unauffällig. Auch ohne den geringsten Hinweis darauf, dass es sich um die Parteizentrale der Partei handelt, die zur Zeit der britischen Regierung in Downing Street eine zweifelhafte Mehrheit beschert. That was an adventure. Was für ein Abenteuer. Aber es tut mir leid, Sie aus Ihrem normalen Biotop entführt zu haben. Ach, ich mag Abenteuer. Ich schreibe einfach von West nach Ost Belfast auf die Quittung, okay? Aber nochmal, dieser Brexit sagt mir gar nichts. Wir machen hier so weiter wie immer. Und mit der Gewalt ist es vorbei? Nein, nein, nur unter den Teppich gekehrt. But the times of violence, that's gone, isn't it? No? Bevor wir die DUP besuchen, ein interessanter Hinweis zum Thema Gewalt von Ex-IAA-Mitglied Tommy McKerney. Seine 2 Brüder wurden während des Nordirland-Konflikts getötet. Er selbst wurde wegen Mordes verurteilt und trat wie viele andere politische Gefangene in Hungerstreik. Im Gegensatz zu seinem Freund Bobby Sands überlebte er damals knapp. Inzwischen wurde er vorzeitig entlassen. I think there has been an over-exaggeration in many quarters of the potential impact of Brexit. Die potenziellen Auswirkungen des Brexit werden meiner Meinung nach teilweise übertrieben dargestellt. Es wird viel von einer harten, militarisierten Grenze gesprochen, falls die Briten tatsächlich auf eine aggressive Weise die EU verlassen würden. Ich persönlich kann eine solche militarisierte Grenze nicht sehen, wo es wie früher von Soldaten und Polizei nur so wimmelt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die damalige Sicherheitsproblematik mit dem Konflikt zwischen den 70er und 90er Jahren untrennbar verbunden ist. Vor dem Konflikt gab es die Grenze in dieser Form nicht. Nur wenn der Norden zur Gewalt zurückkehren würde, wäre das eine Möglichkeit. Und das kann ich nicht erkennen. Niemand dort ist darauf aus, den Konflikt von damals wieder aufzunehmen. Und nur das wäre die Voraussetzung für eine militarisierte Grenze wie früher. Sie waren damals aktiver Teil dieses Konflikts. Oh ja, ich war viele Jahre in der IRA und wirklich Teilnehmer dieser Kämpfe. Zwar sind längst nicht alle Gründe für diese Unruhen, die den Kampf dagegen hervorbrachten, ganz verschwunden. Aber heute sind sie Grundlage für Lösungen, die man durch einen friedlichen, demokratischen, parlamentarischen Prozess zu erreichen versucht. Und ich habe immer noch zahlreiche Verbindungen in diese Kreise, die am Konflikt beteiligt waren. Daher weiß ich, dass es von der Seite weder Interesse noch Unterstützung dafür geben wird, zu dem, was wir vor dem Friedensprozess hatten, zurückzukehren. It was a security situation. It was a situation of conflict. No, I don't think there'll be a return to violence. There is no appetite for violence. Vom Standpunkt des nationalistischen Flügels gibt es keine Gründe, den alten Kampf wieder aufzunehmen. There's no need for it. Das ist Professor Brian Feeney, Historiker an der Universität Belfast und Herausgeber des umfangreichsten Werks über den Nordirland-Konflikt. Aus dem einfachen Grund, weil durch das Karfreitagsabkommen von 1998 beide Lager endlich einen gleichberechtigten Status erhalten haben. Die alten Tage, wo nur ein Bevölkerungsteil in Nordirland alles kontrollierte, sind vorbei. Das wird nicht wiederkehren und kann nicht wiederkehren. Dieses internationale Abkommen wurde sowohl von Irland als auch von Großbritannien ratifiziert. Die Zeiten unverhohlener Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung durch den anderen sind endgültig vorbei. So, the old regime up to 1972 is gone and will never return. In der fast unauffindbaren Parteizentrale der DUP bin ich mit dem Belfaster Stadtverordneten Lee Reynolds verabredet. Nachdem die Presseabteilung der DUP mir lange Zeit gar nicht geantwortet und schließlich auf mein penetrantes Insistieren erklärt hat, niemand könne mit mir reden, da die laufenden Brexit-Verhandlungen zu schwierig seien und man auf keinen Fall etwas dazu sagen könne, setzt man mir nun den Mann vor das Mikrofon, der hier in Nordirland die Brexit-Kampagne für ein Votum zum Verlassen der EU geleitet hat. Warum ist die DUP für ein Nein zur EU-Mitgliedschaft? Das Ausschlaggebende war für mich die fehlende demokratische Legitimierung. Themen wie Finanzen und anderes gibt es auch, aber im Kern geht es uns darum. Die westliche Demokratie ist systematisch ausgehöhlt worden durch Strukturen, die dem widersprechen. Und ich möchte dahin zurück, wo wir als Politiker für den Wähler direkt verantwortlich sind. Außerdem hat es eine ausufernde Expansion von Menschenrechtsgesetzen gegeben, in Bereichen, die einen vernünftigen Umgang in der Gesetzgebung behindern oder erschweren, in dem, was eine Demokratie unabhängig entscheiden kann. Das alles ist für eine Demokratie ungesund. Warum sollte der Wähler noch zu dem Politiker gehen, den er gewählt hat, nur um von ihm eine lange Liste präsentiert zu bekommen, warum er nichts unternehmen kann? Irgendwo in der EU gibt es immer eine Entscheidungsebene, die mir das vorschreibt. Why would you go and take the time to vote for a politician? Whenever you go to a politician, all you get is a list of reasons of why they can't do something about a situation. Macht es der DUP Sorge, dass die Zeit vielleicht knapp wird, ein gutes Verhandlungsergebnis zu erhalten? Not at this point. I was going around the various think tanks in London last week. Nein. Ich war erst letzte Woche in London und dort ist man der Ansicht, dass man genau dort ist, wo man erwartet hatte zu sein. Als die Brexit-Verhandlungen begannen, waren alle der Meinung, dass drei Dinge Priorität hätten. Das gemeinsame Reisegebiet, das Karfreitagsabkommen und die Grenzfrage. Nun haben sie wenig überraschend die Grenzfrage zurückgestellt, denn die wird letztendlich durch das Handelsabkommen bestimmt werden. Das ist ein kleiner, aber signifikanter Unterschied. Wir konzentrieren uns nun auf die Handelsabkommen. Handelsbeziehungen und die Zollunion. Von da aus wird alles, was für Nordirland wichtig ist, kommen. Historiker Brian Feeney. So far the DUP have not been consulted at all by the British about their negotiating position. Bis jetzt hat man in London der DUP kein Gehör geschenkt. Und sie hat keine einzige Silbe zu den Papieren beigetragen, die im August in Brüssel präsentiert wurden. Alles managt eine kleine Clique in der Downing Street. Und dort herrscht zurzeit das Chaos. Alle möglichen Fraktionen versuchen dort Einfluss zu nehmen, aber die DUP gehört nachweislich nicht dazu. Teil des Deals, dass sie den Konservativen eine hauchdünne Mehrheit verschaffen, ist, dass die DUP alle Brexit-Abkommen in Westminster unterstützt. Und das könnte zum starken Nachteil für Nordirland führen. Now, that could be to the serious detriment of Northern Ireland. Vor allem für die Farmer in Nordirland. Northern Ireland has many exemplary farmers, but let's remember 87% of farm income in Northern Ireland comes from the EU payment scheme. Sie haben gute Farmer in Nordirland, aber 87% des jährlichen Einkommens der Farmer dort kommen von der EU in Form von Subventionen. Die EU braucht schließlich eine funktionierende Lebensmittelproduktion. Brexit threatens the entire food production of the Irish Republic. Und der Brexit bedroht die gesamte Nahrungsmittelproduktion der Irischen Republik. Wir sehen das ja täglich. Über die Grenzen kommen täglich Unmengen von Milch, Rindfleisch, Schweinen. Zum Beispiel gehen jedes Jahr 400.000 Schweine in den Norden und 400.000 Schafe in den Süden. On an annual basis, 400.000 pigs go north or for processing, 400.000 lambs come south. Kommunalpolitiker Seamus Coyle aus dem Grenzort Clonus hatte selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb und weiß, wovon er redet. That's the big one. And that really is the big one. Das ist der größte Sektor, die Landwirtschaft. Nordirland hat immens von EU-Subventionen profitiert. Ob da der britische Schatzkanzler mithalten kann, bleibt abzuwarten. Compensate to the same degree is a major question. The tariffs on cheese, for example, are staggering. Die Steuer auf Käse beispielsweise ist enorm. Millionen von Litern Milch gehen täglich vom Süden nach Nordirland, um dort Käse und Joghurt zu produzieren. Die milchverarbeitende Industrie sitzt bei uns im Norden. Die Milch dagegen kommt aus dem Süden. Hier im Norden wird produziert und dann schickt man es zurück, um es in der Republik zu verkaufen. Und was passiert, wenn wir wieder zwei verschiedene Steuersysteme haben? Das kann Ihnen niemand beantworten. Aber es geht nicht nur um Käse und Rindfleisch. Es geht auch um das Produkt, für das die grüne Insel weltbekannt ist. Auch das wird tatsächlich vom Brexit bedroht. Was für viele Iren noch wichtiger ist, das ist das Problem mit dem Guinness. Mit dem Guinness? Guinness, as you know, is brewed in Dublin. Millions of gallons of Guinness every week are taken from Dublin because it's canned in East Belfast. Guinness wird ja, wie man weiß, in Dublin gebraut und Millionen von Litern Guinness werden jede Woche hoch nach Belfast transportiert, weil es dort abgefüllt wird. Wie soll das denn funktionieren? Erst hoch von Dublin nach Belfast, dann wieder zurück nach Dublin, von wo es in alle Welt verkauft wird. Das kann man nicht machen, wenn man die Zollunion verlässt. Und diese Frage beschäftigt Millionen meist männlicher Iren. Ohne eine Grenze wie jetzt kann man problemlos hunderte von Lastern mit Guinness hin und her schicken. Oder mit Milch. Dabei geht es ja nicht nur um Käse mit und ohne Guinness. Ich war geschockt. Ich wollte keinen Brexit. Man denkt, jeder denkt wie man selbst. Besonders wenn man wie ich hier im nordirischen Grenzgebiet um Enniskillen Betriebe und Betriebsgründer berät. Mit Noel McElane vom nordirischen Äquivalent der Industrie- und Handelskammer und Tanya Cathcart vom örtlichen Tourismusbüro sitze ich im Grenzort Enniskillen im Jolly Sandwich und trinke Tee. Der Name sagt alles. In dem lebhaften Café im Zentrum der quirligen Kleinstadt an den großen Seen ist mittags echt was los. Als ich während des Nordirland-Konflikts in den 70er Jahren hier einmal Pause machte, war alles wie ausgestorben. Und nur britische Soldaten mit Maschinengewehren patrouillierten durch die Gässchen der Innenstadt. In business you don't want uncertainty. Als Geschäftsmann oder Frau willst du keine Unsicherheit. Egal, was du politisch denkst, geschäftlich willst du keine Unsicherheit. Und Brexit bedeutet Unsicherheit. Brexit ist Ungewissheit. And in terms of Brexit, there is still the unknown. I'm not sure, because we've talked to some of the tourism businesses about this. Ich habe mit vielen aus der Tourismusbranche geredet und sie erzählten mir, dass niemand weiß, wie sich der Brexit auswirken wird. Denn bisher hat man uns nicht gesagt, wie die Grenze sein wird. Hart, weich, wir haben keine Ahnung. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, kann der von uns gewählte Abgeordnete nach Westminster gehen und darüber verhandeln. Aber wenn es nichts gibt, über das man verhandeln kann, wie soll das gehen? Wir arbeiten hier alle in einem Vakuum. Das ist keine ideale Situation, besonders wenn man im Auge behält, dass in der Tourismusbranche Irland als Einheit vermarktet wird. Während die grüne Insel für viele Besucher seit Jahrzehnten ein Traumziel darstellt, waren bis zu Beginn des Friedensprozesses die Six Counties, das von Unruhen geschüttelte Nordirland, vom Strom der Neugierigen ausgeschlossen. Da wollte niemand hin. Das hat sich komplett geändert. Nordirland boomt, auch touristisch. In Enniskillen treffe ich auch eine Vertreterin der bisher mitregierenden Sinn Féin, der Partei der irischen Nationalisten. Seit dem Karfreitagsabkommen 1998 wird die Provinz nicht mehr in sogenannter Direct Rule von London aus regiert, sondern die Vertreter von DUP und Sinn Féin sitzen gemeinsam im Stormont, dem nordirischen Parlament. Im Prinzip. Seit dem Platzen der Regierung Anfang 2017 und Neuwahlen im März, die zu einem Patt führten, regiert im Moment niemand mehr in Nordirland. Auch das bedeutet, dass Nordirland zurzeit keine eigene politische Stimme hat. Die DUP verhilft zwar der britischen Regierung zu einer Mehrheit und scheint dennoch keinerlei Einfluss in London auf die Verhandlungen zu haben. Besitzt denn Sinn Féin eine Stimme in den Brexit-Verhandlungen? Frage ich die 27-jährige Gemma Dolan, die für den Wahlkreis von Fermanagh im März zum ersten Mal ins nordirische Parlament gewählt worden ist. Sinn Féin actually is a very strong voice in Brexit negotiations. Wir haben im Europäischen Parlament vier Abgeordnete, die alle vier Provinzen Irlands vertreten. Rodney Anderson ist unser Vertreter für den Norden und er leitet einen der relevanten Ausschüsse in den Brexit-Verhandlungen. Unsere Stimme ist daher im Europäischen Parlament sehr deutlich und klar zu hören. Und auch die Medien registrieren uns. Die DUP sitzt dort übrigens ohne überparteiliche Einbindung. Alle dort im Parlament sind sich einig, dass es keine Grenze zwischen Nordirland und der Republik geben kann und dass das Karfreitagsabkommen aufrechterhalten werden muss. Europa hält massiv daran fest. There can't be a border and that the Good Friday Agreement has to be upheld. Europe was a massive supporter of the Good Friday Agreement. Next stop, Clifton Street. Ich schaukele durch das junge, swingende Belfast mit dem Bus. Um mich herum registriere ich nicht nur ausländische Besucher, sondern auch viele junge Menschen nach Schulschluss in ihren braven Schuluniformen, die vor allem die Mädchen ein bisschen frech aufgepeppt haben. Ich denke über die unklare Zukunft dieser jungen Nordiren nach. In welch einem Nordirland werden sie leben und aufwachsen? Welche Optionen warten auf sie? In diesem historisch betrachtet leicht schizophrenen Land, das nun durch die Brexit-Entscheidung in London in noch mehr Turbulenzen gestoßen worden ist. Wer sind sie überhaupt und wo gehören sie hin? Das fängt schon mit der Staatsangehörigkeit an. Historiker Brian Feeney. Wenn die Briten die EU-Gerichtsbarkeit verlassen, dann bedeutet das automatisch, dass die Rechte der EU-Bürger in dem Land verletzt werden können. In Nordirland hat jeder Bürger das Recht auf einen irischen Pass und die Staatsangehörigkeit. Das bedeutet im Klartext, dass nach dem Brexit hier in Nordirland nach heutigem Stand ungefähr 700.000 Bürger der EU leben werden. Das ist mittlerweile fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung Nordirlands. Und die besitzen alle EU-Rechte. Das hat gravierende rechtliche wie konstitutionelle Folgen. Nach dem Brexit ging ein Ansturm darauf los. Ich besitze zum Beispiel auch einen irischen Pass. Und nach dem Brexit bleibe ich damit EU-Bürger mit allen Rechten. Doch wie soll ich die dann noch ausüben? Kleine Nachfrage bei der DUP, den britisch treuen Unionisten mit der unauffälligen Parteizentrale ohne Hausnummer. Wir möchten eine reibungslose Grenze. Für Menschen wie Waren. Wir waren noch nie Teil des Schengen-Abkommens. Freie Reisemöglichkeit innerhalb Irlands. Das ist ja bereits von EU-Recht festgelegt und das soll so bleiben. Es gibt ja doch ein paar hübsche EU-Gesetze. Wird Brexit den Friedensprozess behindern? Nein, überhaupt nicht. Wir haben da mehrere Lösungsvorschläge parat. Zuallererst will das Vereinigte Königreich null Zölle mit der EU aushandeln. Wenn wir das haben, dann gibt es auch keinen Anreiz zum Schmuggeln. Das bedeutet Zölle, die sich von den bestehenden nicht unterscheiden. Das betreffe primär die kleinen Gewerbe. Was die großen betrifft, untersuchen wir die Möglichkeiten einer elektronischen Grenze. Wir brauchen eine Übergangsperiode und dann werden wir alles liefern. Das wäre das Modell der DUP. Option 1, wie es mit Irland und Nordirland weitergehen könnte. Die zweite Option ist der Sonderstatus für Nordirland. Tommy McKerney. Die EU ist nicht daran interessiert, hier einen Präzedenzfall zu schaffen, der möglicherweise auch woanders Anwendung finden könnte. Einer der Verhandlungsleiter, der in diesen Tagen Nordirland und Irland bereist, der Belgier Guy Verhofstadt, sprach von einer kreativen Lösung, die der speziellen Situation Nordirlands Rechnung tragen soll. As they are talking about, come up with a creative solution to the situation here in Ireland. Als Belgier habe ich ein ganz natürliches Verhältnis zum Surrealismus. Aber diese Grenze wieder einzuführen wäre für mich, da ich sie jetzt gesehen habe, mehr als surreal. Ich würde sie als völlig absurd bezeichnen. Einem Sonderstatus für Nordirland würde auch die Sinn Féin zustimmen. Gemma Nolans Vorstellungen sind etwas konkreter. I don't think the North featured on the British government's agenda. Die hatten uns bei der Brexit-Kampagne gar nicht im Blickfeld. Die britische Regierung interessierte sich noch nie für Nordirland und deshalb sind wir für einen Sonderstatus. Unsere Leute haben für Drinbleiben gestimmt und das sollte ihnen gewährt werden. Das bedeutet, wir würden in der EU bleiben, im Binnenmarkt, hätten Reisefreiheit und wir würden uns so auf die Wiedervereinigung Irlands hinbewegen. Aber es ist klar, dass der Sonderstatus der nächste Schritt wäre. Wir können hier keine EU-Außengrenze durch Irland tolerieren. Wenn diese Grenze verhärtet wird, wären die Folgen für unsere kleine Insel katastrophal. Ein großer Schritt zurück. So if that border was hardened in any way, it would be completely disastrous for our small island. I think it'd be a massive step back. Einen weiteren Vorschlag für die Lösung des Brexit-Problems für Nordirland möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. In einem Artikel der größten irischen Tageszeitung hat er im September große Wellen geschlagen. Wie mir sein Verfasser Ray Kinsella, Wirtschaftsprofessor am University College Dublin, erzählte, Wellen, die bis nach Brüssel, Berlin und sogar Moskau geschwappt sind, wie ihm die Reaktionen darauf signalisierten. What I am suggesting is that Ireland exit from the EU alongside with the UK. Was ich vorschlage, ist, dass die Republik Irland zusammen mit dem Vereinigten Königreich die EU verlässt. Das propagiere ich schon seit mehr als 5 Jahren. Nicht, dass ich gegen die EU bin, ganz im Gegenteil. Ich habe immer große Sympathien für die EU gehegt. Aber es war eine andere EU, der wir 1972 beigetreten sind. Wo liegen denn Irlands Interessen? Die EU zusammen mit Großbritannien zu verlassen, bedeutet, unser Geschäftsmodell neu zu überdenken und dabei gleichzeitig die Verbindungen zu Großbritannien und Nordirland zu vertiefen, um so den harten Brexit zu verhindern. Europa steuert in meinen Augen in eine Richtung, die im Widerspruch zu seinen Gründungswerten und Absichten steht. Unter diesen veränderten Umständen sind wir gezwungen, die EU zusammen mit Großbritannien zu verlassen, denn die EU befindet sich in einer Sackgasse. Es wäre eine visionäre Entscheidung, die EU zu verlassen, denn man kann nicht erwarten, dass Nordirland gleichzeitig Teil des Vereinigten Königreichs und der EU sein kann. The visionary choice is to leave what the EU has become. There's no point in saying Northern Ireland can simultaneously be part of the UK and also within the EU. Zwar sind die meisten Iren glühende Europäer, aber Kinsella steht mit dieser Einschätzung auch nicht völlig allein da. Doch schauen wir uns zum Schluss die Option an, die nach 100-jähriger Teilung der kleinen Insel eine neue Zukunft bescheren könnte, als Spätfolge des Brexit sozusagen. Der Brexit als Chance. Sicher wäre die Wiedervereinigung Irlands eine Lösung. Die Iren wollen mit großer Mehrheit in der EU bleiben. Sinn Féin will das mit einem Referendum in 5 Jahren erreichen. Warum in 5 Jahren? Zum einen ist es, von 2016 ausgerechnet, in 5 Jahren genau 100 Jahre her, dass Nordirland geschaffen wurde. Zum anderen sind wir 2021 2 Jahre aus der EU raus. Und die Leute beginnen zu überlegen, ob das nicht ein riesiger Fehler damals war. Und vielleicht möchten sie sich dann Dublin anschließen. Und dann natürlich der demografische Aspekt. Da gibt es große Veränderungen. Als Nordirland gegründet wurde, gab es eine 2-1 Mehrheit der Unionisten. Heute ist der Anteil der irischen Nationalisten 48% stark und wächst weiter. 2024 wird es eine Mehrheit der Nationalisten geben, das weiß man. Die Wähler sind schon geboren. So there will be a nationalist voting majority about 2024. We know that because the voters are already born. The Irish government is actually planning for that inevitability. Die irische Regierung plant diesen unvermeidbaren Schritt bereits heute. Es existiert ein parlamentarischer Ausschuss, der Wege zu einer friedlichen Wiedervereinigung sondiert. Geleitet wird dieser Ausschuss von Senator Mark Daly. Und es ist auch kein Geheimnis, man kann ihre Papiere einsehen. Das ist etwas, was vorher noch nie passiert ist. Und laut dem Karfreitagsabkommen ist diese Wiedervereinigung möglich. The Good Friday Agreement has guaranteed that a referendum on reunification is possible. Brexit als neuer Abschnitt der irischen Geschichte. Und die Menschen hier? Ich stamme aus einem England-treuen Haushalt. Und die unionistische Position ist ja, auf jeden Fall zu Großbritannien zu gehören. Aber mich interessiert das nicht. Ich frage mich eher, was bringt was für mich und meine Familie finanziell? Wo ging es mir besser? Und was anderes interessiert mich nicht, egal wie es heißt. Wenn es mir in einem vereinigten Irland besser ginge, warum nicht? Wir müssen halt weitermachen, so wie immer. Manche sagen, wir haben vor dem Brexit überlebt und wir werden es auch nach dem Brexit tun. Ich würde es gerne ungeschehen machen, wenn ich könnte. Und was meint Harold Johnston, der vorletzte Ladeninhaber im Grenzdorf Black Lion, der, wie er mir anvertraut, für den Niedergang der kleinen Läden auf dem Land keine sichtbare oder unsichtbare Grenze verantwortlich macht, sondern das Internet? Was bedeutet Brexit für ihn? Wissen Sie was? Ist mir völlig egal. Ich bin zu alt dafür. Und ich habe schon alles gesehen. Kein Weg zurück? Konsequenzen des Brexit für Nordirland. Ein Feature von Hannelore Hippe. Es sprachen Frauke Pohlmann, Walter Gontermann, Rebecca Madita Hund, Tom Jacobs, Matthias Ponier, Ruth Schiefenbusch, Daniel Wiemer. Ton und Technik Gunter Rose und Thomas Wiedig. Regie Hannelore Hippe. Redaktion Wolfgang Schiller. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.